bin und trockne die Reichen aus. Ich hätte sie sofort erschossen. Stauffenberg hat schwer versagt. Ich hätte den Adolf Wein gesagt. Ich richte die Eliten hin. Gegen mich war Che Guevara eine Pfadfinderin. Kein gerade den Kapitalisten, kein gerade den Geldfaschisten. Der Adel lehrt den Pöbel kennen und sieht seine Schlösser brennen. Lass für Heizöl und Benzin, niemand kann mit Zorn fliehen. Lass für Heizöl und Benzin, Nitro, Nitro, Glycerin. Alles Ungeziefer, für Scheiße gibt keinen Applaus. Wieder mit dem Ungeziefer, häng die Motherfucker auf. Das ist hier nicht der Märchenwald. Das ist ein Aufruf zur Gewalt. Der Plädoyer für die Moral. Noch linker als Linksradikal. Ultra brutal. Ultra brutal. Ultra brutal. Das letzte Kampflied ist geschrieben. Vielleicht haben wir ein wenig übertrieben.